Paw Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Fliegende Fellfreunde. Rocky, Zuma, Sky und Rubble tobten durch den warmen Sand. Und Rubble pinkt den Ball. Die kleine Bulldogge machte so einen Riesensatz, dass sie mit dem Ball über den Strand kugelte. Vorbei an dem kleinen Alex, der gerade seinen Drachen steigen ließ. Hey, Rubble, toller Trick. Rubble kam erst wieder auf die Pfoten, als er gegen Ryder stieß. Ich hab euch extra zum Strand bestellt. Hey Ryder, was hast du denn mit uns vor? Lenkdrachensegeln? Wasserball? Delfinrennen? Wir sind hier, weil ich eine Überraschung für euch hab, nicht um schwimmen zu gehen. Wartet auf mich, ich bin bestens ausgerüstet für Schwimmen. Stolz zeigte Marshall den anderen seine Taucherbrille, den Schnorchel und den Schwimmreifen in Form einer Ente, den er um den Bauch trug. Wir schwimmen heute nicht. Ein Glück. Oh, dann brauche ich das ja nicht. Marshall versuchte, den Schwimmreifen abzustreifen und Zuma und Sky kamen ihm zu Hilfe. Doch die beiden zerrten so sehr an der Ente, dass die sich wie ein Flitzebogen spannte und spannte, bis sie zurückschnellte und Marshall gegen Alex geschleudert wurde. Entschuldigung, Alex. Schuld war die Ente. Und die hatte sich nun auch noch in der Schnur des Drachen verheddert. Oh nein! Mein Drachen! Der stieg jetzt auf, flog höher und höher mit Marshall. Oh. Wow! Erschrocken rannten die Fellfreunde ihrem Freund hinterher. Wow. Marshall! Keine Sorge, Chase holt dich wieder runter. Aber Chase ist doch gar nicht hier. Doch Ryder holte schon sein Pawpad aus der Tasche. Hallo Chase, ich glaube Marshall braucht eine helfende Pfote. Alles klar, hab verstanden. Komisch, wie soll Chase an Marshall rankommen? Er ist hoch oben in den Wolken. Okay, ich würde gern wieder runter zu euch. Und jetzt seht mal nach dort. Ryder zeigte auf einen hohen Pfeiler, auf dem Chase stand. Und sich nun einfach fallen ließ. Aber der Polizeihund wusste genau, was er tat. Gleiter! Aus dem kleinen Rucksack auf seinem Rücken klappte ein Gestell mit zwei seitlichen Tragflächen. Ich komme, Marshall! Chase sah ein bisschen aus wie eine Fledermaus, als er jetzt genau auf Marshall zusteuerte. Ja! Fantastisch! Der kleine Feuerwehrhund war ziemlich beeindruckt. Oh, hallo, Chase! Oh, Chase, du fliegst ja! Und wie Chase flog. Oh. Jetzt schnappte er sich die Drachenschnur und zog den Drachen und Marshall geradewegs Richtung Strand, wo die anderen warteten. Das wird eine perfekte Landung. Nicht ganz. Denn Marshall landete genau auf Chase. Nichts passiert. Naja, es war beinahe eine perfekte Landung. Die beiden waren schnell wieder auf den Pfoten. Danke, Chase. Gut, dass du den neuen, coolen Raketenrucksack hast. Eigentlich ist es ein Flugrucksack. Und Chase ist nicht der Einzige, der einen hat. Ryder zog eine Decke vom Anhänger seines Quads, das am Strand parkte. Hey, oh, Sie sehen ja toll aus. Ich habe für jeden was mitgebracht. Rocky, ist der für mich? Allerdings. Im Nu schwebte Rocky ein paar Meter über dem Boden. Fühlte sich aber noch ein wenig unbehaglich. Langsam! Rocky, Mit deinem neuen Rucksack kannst du jetzt Dinge sogar in der Luft reparieren. Erst einmal musste der kleine Mischling aber fliegen lernen. Danke, Ryder. Schön, dass er dir gefällt. Zuma, willst du als nächster fliegen? Oh ja! Ryder schnallte Zuma den Rucksack um. Sowas wollte ich schon immer haben. Ich wusste nur nicht, dass ich's wollte. Er funktioniert nicht nur als Flugrucksack, er funktioniert auch unter Wasser. Der passt total zu mir, Ryder. Ab geht's! Zumas Rucksack verfügte über zwei Propeller an den Seiten. Und mit denen war er im Nu in der Luft. Vorsicht, Zuma, du hättest mich fast ins Wasser gestoßen. Ich muss noch etwas üben. Tauchmodus. Schon tauchte der kleine Labrador unter und schwamm vergnügt mit den Fischen um die Wette. Jetzt bist du dran, Rubble. Oh Mann, ein Schwebebord. Das Schwebebord war gelb, wie Rubbles Schaufelbagger. Gespannt sprang die Bulldogge hinauf und schnallte sich fest. Dann ging es los. Ich zerfetze ein paar Wolken. Das fühlt sich echt super an. Ja, ich fliege. Rubble genoss jede Sekunde und machte sogar ein paar Loopings. Cool. Marshall, jetzt bist du dran. Wirklich? Marshall macht's. Marshalls Rucksack war rot, wie sein Feuerwehreinsatzanzug. Mein eigener Flugrucksack. Danke, Ryder. Wie funktioniert er? So vielleicht? Fliegen? Ja, genau so. Allerdings rechnete Marshall nicht damit, dass er so schnell abhob. Marshall! Und das Lenken klappte auch noch nicht richtig. Cool. Tempo runter! Aber doch nicht so sehr. Wie ein Stein plumpste der Dalmatiner Richtung Boden. Marshall, benutzt deine Wasserdüsen. Wasserdüsen. Sofort spritzten zwei dicke Wasserstrahlen aus den Düsen und bremsten den Sturz ab. Siehst du, Marshall? Die helfen dir, Feuer zu löschen und dass du in der Luft bleibst. Echt klasse. Die möchte ich die ganze Zeit tragen. Das ist ja super, Ryder. Jetzt habe ich Unterstützung bei besonders schwierigen Luftrettungen. Aber es gibt noch einen neuen Flugrucksack, Sky, und der ist für dich. Aber ich habe doch schon Flügel. Solche wie diese hast du nicht. Das stimmte. Turbodüsenflügel. Danke, danke, danke, Ryder. Das ist absolut super. Ruff, Düsen. Natürlich probierte Sky ihre neuen Turbodüsen sofort aus und war begeistert. Juhu! Ich wünsche dir viel Spaß. Also dann, auf geht's! Sky sauste zu den anderen Fellfreunden hinüber, die sofort hinter ihr herflogen. Fangt mich doch, Freunde! Yeehaw! Aber mit Skys Turbodüsen konnten die anderen nicht mithalten. Nicht weit entfernt von der Abenteuerbucht, mitten im Meer, lag die Vulkaninsel. Sie war nicht sehr groß, aber groß genug für einen Vulkan und viele dichte, hochgewachsene Bäume, in denen sogar eine Affenfamilie lebte. Captain Tolpatsch hatte mit seinem Cousin François einen Ausflug zur Insel gemacht und ein Baumhaus gebaut, um dort die Affen genau beobachten zu können. Ich sagte dir doch, so irren sich die Affen an. Die Vulkaninsel ist der perfekte Ort, um etwas über Affen zu lernen, wenn sie nur etwas dichter bei uns wären. Deshalb müssen wir sie ja davon überzeugen, dass wir auch Affen sind. Zum Glück bin ich ein Meister darin, Affen nachzumachen, lieber Cousin. Sieh genau hin. François sprang an eine Liane, die in der Mitte des Baumhauses hing, und schaukelte daran hin und her. Dann schnappte er sich eine der vielen Bananen, die auf dem Boden lagen, und warf sie herum. Aber das konnte Captain Tolpatsch auch. Oder? Ha! Sieh mal, wie ich Affenbewegung nachäffe! Er setzte sich auf den Boden, steckte eine Banane zwischen seine Zehen und versuchte dann, ihr mit den Füßen die Schale abzuziehen. Das war aber gar nicht so leicht. Okay, Zweiter Versuch. Übung macht den Meister. Die zweite Banane landete nicht auf der Erde, sondern im Mund eines kleinen Äffchens, das neugierig durchs Fenster schaute. Ich gebe zu, beim Bananenweitwurf bin ich nicht besonders begabt. Mag sein, aber du schaffst es immerhin, dich mit den Affen anzufreunden. Mittlerweile waren es 5 Äffchen und eines davon kannte der Captain. Das ist Mara und die anderen Affen ähneln ihr absolut. Die müssen verwandt sein. Haha, so wie wir. Übermütig streckte Mara den beiden die Zunge heraus. Und ein anderer Affe machte es ihr nach. Der Kleine ist frech, aber auch fröhlich. Ich schlage vor, dass wir ihn Ralfi nennen. Der Boden des Baumhauses begann zu beben. Oh, was ist denn jetzt los? Ach du gute Güte, wir hätten niemals auf die Insel fahren sollen, die nach dem Vulkan benannt ist. Dicke Rauchwolken erschienen über dem Krater des Vulkans. Wieder wackelte das Baumhaus und dann der ganze Baum. Ängstlich drängten sich 3 der Äffchen auf einem dicken Ast aneinander, während Mara und Ralfi sich am Fenster festklammerten. Und nun fiel auch noch die Leiter um, die bis zum Baumhaus hinaufreichte. Entschlossen sprang François auf einen breiten Ast neben dem Baumhaus. Spring rüber! Aber das Baumhaus schwankte so stark, dass Captain Tollpatsch auf seinem Po landete. Ralfi machte, dass er wegkam. Und Mara fand sich in den Armen des Captains wieder. Oh oh. Wieder bebte die Erde. Das Baumhaus neigte sich zur Seite und fiel dann vom Ast, vorbei an den steilen Felsen, bis hinunter ins Meer. François? Hallo? Aber sein Cousin war nicht da. Nur das Äffchen. Mara, was tust du denn hier? Na, Bananen futtern. Eine nach der anderen. Was mach ich denn hier? Wo ist hier? Captain Tollpatsch streckte seinen Kopf zum Fenster hinaus und sah nichts als Wasser. Hilfe! Doch François hatte ihn schon entdeckt. Mein Cousin! Der Vulkan! Ein breiter, glühender Lavastrom bahnte sich seinen Weg vom Krater ins Tal. Jemand sollte Hilfe holen. Ralfi zeigte auf das Telefon, das François in der Hand hielt. Ah, oh, natürlich. Danke, mein Äffchen. Oder sollte ich sagen... Die Fellfreunde probierten immer noch ihre neuen Flugrucksäcke aus. Wow, und weiter so, Sky. Als Ryders Pawpad sich meldete. Hallo, François, wie läuft's bei den Affen? Der Ausbruch ist Vulkan. Der Vulkan ist ausgebrochen. Das ist ein ernster Notfall. Und ich sitze oben im Baum mit den Affen, während mein lieber Cousin aufs offene Meer hinaustreibt. Hallo, Ryder. Halten Sie sich fest, François. Etwa noch fester als jetzt. Wir werden uns beeilen. Kein Vulkan ist zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, wir treffen uns am Strand. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde gingen sofort in den Sturzflug, stießen dabei allerdings immer wieder zusammen. Für Ryder, der die Hunde mit seinem Pawpad filmte, sah das ein bisschen so aus wie ein Computerspiel. Marshall landete als Erster. Wasserdüsen! Ryder streckte dem kleinen Feuerwehrhund sein Pawpad entgegen. Hohe Punktzahl, Marshall. In dem Spiel bin ich einfach gut. Weitersprechen konnte Marshall allerdings nicht. Denn nun landeten nacheinander auch Chase, Rubble, Rocky, Zuma und Sky. Und zwar alle aufeinander. Und aufstellen. Alle kamen schnell wieder auf die Pfoten und stellten sich in eine Reihe. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder. Tut mir leid, euren Flugspaß abzukürzen, Freunde. Aber ich habe noch weitere Überraschungen für euch. Geh in den Landeanflug, Robohund. Den Robohund hatte Ryder selbst gebaut. Und normalerweise saß er am Steuer des Paw Patrollers, ihrer rollenden Einsatzzentrale. Doch dieses Mal erschien ein riesiger Schatten am Himmel und landete neben ihnen im Sand. Darf ich vorstellen, der Air Patroller. Der Air Patroller war Flugzeug und Hubschrauber in einem. Weiß mit einem roten Dach, grauem Bauch und 2 mächtigen Turbinen an den Seiten. Juhu! Jetzt öffnete sich eine breite Rampe und sofort stürmten die Fellfreunde hinein. Kaum waren alle an Bord, schloss sich die Rampe wieder und der Air Patroller hob ab. Sein Inneres bestand aus einem großen Cockpit, in dem der Robohund hockte. Daneben befand sich ein Sessel für Ryder, der jetzt ebenfalls einen Einsatzanzug trug. Unter der Decke war eine eiserne Schiene angebracht und an den Längsseiten gab es zwei breite Bänke. Zuma, Rubble und Sky sprangen auf die eine Seite, Rocky, Marshall und Chase auf die andere. Cooler Anzug, Ryder, steht dir gut. Danke, Zuma. Das wird eine ganz schwierige Rettungsaktion, Freunde. Ryder deutete auf den großen Bildschirm im Cockpit. Der Vulkan auf der Vulkaninsel ist ausgebrochen und François und eine Affenfamilie sitzen auf einem Baum fest. Und Captain Tolpatsch und Mara treiben aufs Meer hinaus. Alle Pfoten halten jetzt zusammen. Außerdem müssen wir mit Rubbles Bagger den Lavafluss stoppen. Mit meinem Bagger? Aber wie sollen wir ihn da hinkriegen? Die Vulkaninsel liegt weit draußen im Meer. Kein Problem mit dem Air Patroller. Auf Ryders Zeichen steuerte der Robohund den Air Patroller genau über die Einsatzzentrale in der Abenteuerbucht und ließ dort einen Greifer hinunter. Dieser packte Rubbles Schaufelbagger und zog ihn hoch, bis er direkt unter dem Air Patroller hing. Nicht schlecht. Ich wollte schon immer eine fliegende Hundehütte. Leg los, Robohund. Der Air Patroller flog eine Kurve und dann hinaus aufs Meer. Zur Vulkaninsel, vor der das Baumhaus auf den Wellen schaukelte. Das Baumhaus ist jetzt ein Hausboot. Es hat nur leider keine Paddel. Doch Mara warf dem Captain eine ausgehöhlte halbe Kokosnussschale und einen langen, dünnen Bambusstock entgegen. Und eine leere Bananenschale. Genial! Ich binde sie mit Bananenschalen zusammen und benutze es als Paddel. Mal sehen, wir schlingen das hier durch und... geschafft! Schon hielt Captain Tolpatsch ein Paddel in der Hand. Oh, durch Paddeln kommen wir auch nicht näher an die Küste. Irgendwie fuhr er immer nur im Kreis herum und bekam dabei mächtig viel Wasser ab. Wow, die Wellen sind hier aber ganz schön nass. Wieder traf ihn ein Wasserschwall. Erschrocken ließ der Captain das Paddel los. Doch in diesem Moment entdeckte Mara den kleinen Ralfi auf einem Baum am Rand der Vulkaninsel. Er sah ziemlich ängstlich aus. Deshalb zögerte Mara keine Sekunde und sprang mit einem Riesensatz in die Kokosnussschale, die auf den Wellen schwamm. Dann ruderte sie Richtung Ufer. Mara, nicht abhauen, Elfchen! Du hast was vergessen! Mich! Aber Mara hatte nur Augen für Ralfi. Dabei übersah sie François, der mit drei weiteren Äffchen auf dem Rücken gerade dabei war, einen anderen Baum hinunterzuklettern. Doch als wieder die Erde bebte, verlor er das Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe. In letzter Sekunde klammerte sich François an einem Ast fest und die Äffchen sich an ihm. Glücklicherweise erreichte nun der Air Patroller sein Ziel. Wir müssen uns beeilen, wenn wir alle retten wollen, Freunde. Rubble, du fängst an. Rubble ist der Retter! Rubble lief zur Rampe, die sich langsam öffnete, während an der eisernen Schiene unter der Decke sein Schwebebord heranglitt. Rubble sprang hinauf, schnallte sich an und los ging's. Es machte ihm einen Riesenspaß, so durch die Luft zu schweben. Und deshalb dauerte es auch nicht lange, bis er auf dem Strand der Vulkaninsel landete. Der Air Patroller war ihm gefolgt und Ryder ließ nun langsam Rubbles Schaufelbagger hinunter. Ich wollte schon immer ein Haus am Strand. Aufgeregt sprang Rubble vom Schwebebord direkt in den gelben Bagger mit der großen Schaufel. Aber ein Bagger am Strand tut es auch. Die heiße Lava kommt immer näher. Ich muss mich mit dem Graben beeilen. Also machte sich Rubble sofort an die Arbeit und begann, einen Graben auszuheben, der die Lava aufhalten sollte, bis er eine Stimme hörte. Rubble! Ja? Ihr Robin! Ryder! Entweder habe ich François gefunden oder einen Affen mit französischem Akzent. Ryder sah die Fellfreunde an. Chase, wir brauchen dich und dein Netz, um François vom Baum runterzuholen. Das ist ein Fall für Chase. Während Chase auf die geöffnete Rampe zulief, glitt auf der Schiene über ihm sein neuer Flugrucksack heran, klinkte sich aus und landete auf dem Rücken des Polizeihundes. Chase segelte los und befand sich im Nu über der Vulkaninsel. Wow, cool. Von hier oben sah der Lavastrom sehr gewaltig aus. Das Zeug ist ganz schön heiß. Ich hätte Marshmallows mitbringen sollen zum Rösten. Aber für Leckerlis war jetzt keine Zeit. Chase musste sich um François kümmern. Wuff! Netz! Das Netz sauste durch die Luft und heftete sich mit seinen Saugnäpfen genau zwischen zwei dicke Baumstämme. Wuff! Sie können jetzt runterspringen, François. Na dann los! François ließ den Ast los und landete mit den drei Äffchen genau im Netz. Die begannen sofort auf- und abzuhüpfen wie auf einem Trampolin. Hört auf, ihr Affen! Das ist kein Spielzeug! Doch. Okay, ein bisschen Spaß muss sein. Bei Rubble lief es nicht so glatt. Rubble, was macht der Graben? Es geht so langsam, obwohl ich so schnell grabe, wie ich kann, Ryder. Und jetzt rannte auch noch jemand auf ihn zu. Hä? Mara? Wie kommst du denn hierher? Aufgeregt hüpfte Mara auf dem Schaufelbagger auf und ab. Dann verschwand sie. Mara, komm zurück! Wo will das Äffchen denn hin? Irgendetwas stimmte da doch nicht. Aber da rannten schon François, Chase und die anderen Affen auf Rubble zu. Wir können Rubble nicht allein graben lassen, habe ich recht, Freunde? Schnell begannen sie zu graben. Auch François, der sich das Paddel mit der Kokosnussschale schnappte und es als Schaufel benutzte. Aber dann bebte wieder die Erde und erschrocken suchten die Affen das Weite. Äffchen, wartet, da oben ist es zu gefährlich. Sie werden eingeschlossen von der Lava. Ich kann helfen. Gleiter! Äffchen, komm zurück! Schon war Chase in der Luft und sauste den drei Affen hinterher, während François sich vor lauter Aufregung die Kokosnussschale auf den Kopf setzte. Sieht nicht schlecht aus, aber um ehrlich zu sein, trage ich lieber diese Mütze ihr. Die sah auch viel besser aus. Die Affen laufen vor Angst auf den Vulkan zu, Sky. Jetzt bist du gefragt mit deinen Turbodüsenflügeln. Ja, endlich! Ich bin der Flughund! Im Nu hatte Sky ihren neuen Flugrucksack auf dem Rücken und rannte auf die Rampe zu. Dank der neuen Turbodüsen war sie blitzschnell in der Luft. Wow, sie ist ja schneller als Rubble, wenn er zum Essen rennt. Rocky, Marshall, ihr zwei sammelt die Affen ein und bringt sie schnell rüber zur Flunder, weit weg von der Lava. Rocky rockt, Ryder. Die Flunder war das Schiff von Captain Tolpatsch, mit dem er und sein Cousin zur Vulkaninsel gefahren waren. Es ankerte in einer kleinen Bucht, ganz nah am Strand. Das war genau der richtige Platz für die kleinen Äffchen. Schon war Rocky dank seines neuen Rucksacks startklar und sauste los. Jetzt machte sich auch der kleine Feuerwehrhund bereit. Marshall macht's! Sein Rucksack glitt heran, landete auf seinem Rücken und schon konnte es auch für Marshall losgehen. Genauso wie den anderen Fellfreunden machte auch ihm das Fliegen einen riesigen Spaß. Wenn sie auch noch nicht so schnell waren wie Sky. Ich sehe sie, Ryder. Die Affen sind direkt vor dir, Chase. Ich hab sie im Blick, Sky. Chase flog genau neben einen der Affen. Halt dich fest! Der sprang und umklammerte Chase linke Pfote. Gut gemacht, Affenmama. Schön langsam, ich bin keine Schaukel. Ich flieg jetzt zur Flunder mit der Mama. Vorausgesetzt, wir landen vorher nicht auf dem Boden. Jetzt entdeckte Sky Äffchen Nummer 2. Marshall, Affenalarm, geradeaus. Ich mach das schon, Affen lieben mich. Marshall flog genau unter das Äffchen, das sich auf seinen Rücken fallen ließ. Hab dich, fliege jetzt zur Flunder, Ryder. Erleichtert umklammerte das Äffchen Marshalls Kopf, hielt ihm dabei allerdings leider die Augen zu. Hey, hör auf damit! Chase setzte seinen Affen nun an Bord der Flunder ab. Eine Mama. Und Marshall war der Nächste. Und ein... freches Äffchen. Dann ging die Rettungsaktion weiter. Sky, es fehlen noch zwei. Ich sehe sie. In einem Baum bei den großen Felsen. Du bist am dichtesten dran, Rocky. Schwebemodus. Vorsichtig näherte sich Rocky dem Baum, auf dem Mara neben einem anderen, größeren Affen hockte. Schön, dich wiederzusehen, Mara. Greifer. Er streckte den Äffchen seinen Greifer entgegen. Na los, Mara, halt dich fest. Aber der große Affe, es war der Papa, war schneller. Er griff zu, während Mara sich an ihm festklammerte. Hey, pass auf! Ich hab sie beide, Ryder. Ich fliege jetzt zur Flunder. Ich wusste, du schaffst das, Rocky. Rocky nahm also Kurs auf die Flunder. Doch plötzlich ließ Mara los und sprang auf den Ast eines Baumes. Sie sah ziemlich verstört aus. Mara! Alles okay, Rocky. Wir verfolgen sie von hier aus. Bring den Papa in Sicherheit. Alles klar. Wow! Vorsicht! Während die Fellfreunde einen Affen nach dem anderen zur Flunder brachten, kümmerte sich Rubble immer noch um den Graben. Ich glaube, ich brauche mehr Zeit, Ryder! Die hatte er aber nicht. Hey, Lava, fließ langsamer! Hier ist ein Hund bei der Arbeit! Irgendetwas musste ihnen einfallen. Genau, Rubble, wir müssen sie verlangsamen. Lava ist eigentlich nur heißes Gestein. Und wenn wir sie abkühlen, dann ist sie einfach Gestein. Und wie stellen wir das an? Nachdenklich blickte Ryder aus dem Air Patroller hinunter zur Flunder, wo die Affen über das Deck tobten. Diese verspielten Tierchen machen echt ganz schön viel Unsinn. Und dann hatte er eine Idee. Marshall, wir brauchen deine Wasserdüsen. Alles klar, Ryder. Es geht los. Ruh, Flugrucksack. Im Nu war der kleine Feuerwehrhund startklar. Wenn er auch das Fliegen immer noch ein bisschen üben musste. Super schnell! Ich bin hier! Was jetzt? Mach die Lava nass, Marshall! Okay! Wow. Wasserdüsen! Wow! Zwei dicke Wasserstrahlen spritzten aus den Düsen und Marshall richtete sie genau auf den Teil der glühenden Lava, der sich am nächsten an Rubbles Graben befand, bis er sie abgekühlt hatte. Es funktioniert! Das bemerkte auch Captain Tollpatsch in seinem schwimmenden Baumhaus. Hallo, Marshall! Oh nein, mein Cousin! Oh ja, der Captain. Ich hätte ihn fast vergessen. Zuma, dafür brauchen wir deinen Luft- und Wasserrucksack. Achtung, fertig nass werden! Zuma liebte das Wasser. Und kaum hatte er seinen Flugrucksack auf dem Rücken, war er auch schon in der Luft. Sofort steuerte er das Baumhaus an. Hallo, Zuma. Bin ich froh, dich zu sehen. Tauchmodus. Zuma tauchte unter und schwamm genau unter das Baumhaus. Dann schob er es langsam Richtung Strand. Und dank der Propeller, die sich an seinem Rucksack befanden, ging das ziemlich schnell. Hä? Ich wusste gar nicht, dass ich so perfekt paddeln kann. Ha, ist ja komisch. Ich paddel ja gar nicht. Captain Tollpatsch steckte seinen Kopf ins Wasser. Danke, Zuma. Sky überflog in der Zwischenzeit aufmerksam die Insel. Sie war immer noch auf der Suche nach Mara. Ruff, Fliegerbrille! Ryder, ich sehe Mara. Sie schwingt sich von Baum zu einem... Warte. Was ist denn? Da ist noch ein Affe. Ja, natürlich. Du hast recht, Mara versucht, Ralfi zu retten. Deswegen war sie so merkwürdig. Jetzt hatte Mara Ralfi erreicht, der verstört auf einem dünnen Ast hockte. Die Lava hat sie eingeschlossen. Ich kann sie nicht allein rausfliegen. Ist auch nicht nötig. Bring uns hin, Robohund. Der Air Patroller drehte ab. Sie mussten sich beeilen, denn durch die Hitze der glühenden Lava neigte sich der Baum immer weiter zur Seite. Kaum waren sie am Ziel, ließ Ryder einen Greifer zu den Affen herunter. Erleichtert griff Ralfi zu. Jetzt saß nur noch Mara auf dem Baum. Oh nein! Sie fällt in die Lava! Bin schon unterwegs. Unterwegs? Drück drauf! Der Robohund beschleunigte den Air Patroller und löste dann den Schleudersitz aus, auf dem Ryder saß. Düsen! Auch Ryders Einsatzanzug hatte Flügel wie eine Fledermaus. Und die Düsen, die er auf dem Rücken trug, funktionierten wie ein Raketenantrieb. Los, Ryder, los! Tiefer und tiefer neigte sich der Baum der Lava entgegen. Jetzt brachen die Äste und Mara stürzte ab. Ryder erwischte sie in letzter Sekunde. Juhu! Klasse Rettung, Ryder! Das sah Mara genauso. Kaum waren sie auf einem anderen Baum gelandet, gab sie ihm einen dicken Kuss. Habe ich gern gemacht, Mara. Der Robohund hatte sich in der Zwischenzeit um François gekümmert und ihn mit einem Greifarm zur Flunder gebracht. Oh, warum dreht sich die Flunder? Oh nein, das bin ja ich! François war sehr erleichtert, als der Robohund ihn an Deck des Schiffes absetzte. Ahoi, François! Gefällt dir mein Baumhaus mit Hundeantrieb? Auch Captain Tollpatsch kletterte jetzt an Bord. Ah. Oh. Ah, dieser verrückte Affe hält sich für den Kapitän. Ralfi stand am Steuer der Flunder und hatte großen Spaß an der Hupe. Wenig später waren alle an Bord. Danke für die superschnelle Rettung, Ryder. Danken Sie den Fellfreunden. Und wenn das nächste Mal ein Vulkan ausbricht, ein Anruf reicht. Das nächste Mal? Einmal reicht für das ganze Leben. Sieht so aus, als wäre die Lava kühl genug, sodass die Affen wieder nach Hause können. Diese albernen Affen wollen hier gar nicht mehr weg. Nein, die schienen sich an Bord des Schiffes sehr wohl zu fühlen. Ryder, dürfen wir mit den Affen spielen? Natürlich dürft ihr das. Ihr wart großartig, Freunde. Ja!